Good morning. Guten Morgen. Ha ha ha, I didn't forget. Ha ha ha, ich habe nicht vergessen. I promised I will continue to tell you the story. Ich versprach, die Geschichte zu erzählen. Let's go. Starten wir. So, as we prayed about it, als wir darüber beteten, the Lord said to Debbie, sagte der Herr zu Debbie, you can trust me to protect your son. Du kannst mir vertrauen, dass ich deinen Sohn beschütze. Don't worry about the big city, I will protect him. Mache dir keine Sorgen über die große Stadt, ich werde ihn beschützen. So Debbie was at peace. Somit hatte Debbie Frieden. So we moved to the big city of Vienna. Wir zogen also in die große Stadt Wien. And we moved into an apartment right next to the school of the boys. Wir zogen in eine Wohnung gerade neben der Schule der Jungs. In fact, from our balcony you could see the school playground. Von unserem Balkon aus konnte man tatsächlich den Spielplatz der Schule sehen. So here's what happened. Folgendes geschah. Debbie stood every single day on the balcony and she was first of all, watching the boys go to school. Debbie stand jeden Tag auf dem Balkon und sie beobachtete, wie die Jungs zur Schule gingen. And they used to have one long break of almost half an hour. Und sie hatten jeweils eine lange Pause von einer halben Stunde. And there they were playing out on the playground. In dieser Pause spielten sie auf dem Spielplatz. And Debbie was there watching them every day and being worried about them. Debbie stand jeden Tag dort, beobachtete sie und machte sich Sorgen. Can I tell you something? Kann ich dir etwas sagen? It's funny how many mothers call worry the mother instinct. Es ist lustig, wie viele Mütter sagen, dass sich Sorgen machen der Mutterinstinkt ist. There's a big difference. Da liegt ein großer Unterschied. So if you are a worrying mama, don't you put a religious code on your worry. Wenn du eine ängstliche Mutter bist, dann lege keinen religiösen Code in deine Angst. Confess it as sin and deal with it. Bekenne es als Sünde und werde damit fertig. So Debbie was standing every day on the balcony and she was worried. Debbie stand jeden Tag auf dem Balkon und machte sich Sorgen. Father. Oh, nobody's playing with my little boy. Oh, niemand spielt mit meinem kleinen Jungen. Oh, they're bullying my little boy. Oh, sie quälen meinen kleinen Jungen. I didn't know that because I was at work at the office. Ich wusste dies nicht, denn ich war im Büro auf der Arbeit. Or traveling. Oder unterwegs. One day. Eines Tages. Our son came home and he was crying. Kam unser Sohn weinend nach Hause. And Debbie said, "What happened? What happened?" Und Debbie sagte, was ist passiert? Was ist passiert? She said, "He said I was beat up by a whole." Group of Turkish boys. Er sagte, dass er von einer ganzen Gruppe türkischer Jungs verprügelt wurde. We had a lot of immigration at that time from Turkey. Zu dieser Zeit hatten wir in Österreich viele Einwanderer aus der Türkei. And the people from that country, they stuck together. Menschen aus diesem Land hielten zusammen. So if you had a fight with one of them, by tomorrow they would be there with all their friends, brothers, cousins and whoever not. Wenn du einen Streit mit einem von ihnen hattest, waren am nächsten Tag alle da, Freunde, Brüder, Cousins und wer auch immer. And they surrounded him. Sie umzingelten ihn. And then they made a girl beat him up to humiliate him. Und brachten ein Mädchen dazu, ihn zu schlagen und ihn zu demütigen. And he came home and he really, really cried. It very hurt him. Er kam nach Hause, weinte. Er war sehr verletzt. So here's what happened. Folgendes passierte. Debbie, of course, immediately went to complain to the Lord. Debbie beschwerte sich natürlich sofort beim Herrn. Lord, you told me that you would protect my son if I go to Vienna. Herr, du sagtest mir, dass du meinen Sohn beschützt, wenn ich nach Wien ziehe. Now that my son needed your protection, where were you? Jetzt, da mein Sohn deinen Schutz gebraucht hätte, wo warst du? Why did you not protect him like you promised me? Warum hast du ihn nicht beschützt, so wie du es mir versprochen hast? Do you know what the Lord said to her? Weißt du, was der Herr sagte? He said, how can I protect him if you didn't trust me? But you always worried about him. Wie kann ich ihn beschützen, wenn du mir nicht vertraust und dir immer Sorgen machst? You know, that was a wake-up call for Debbie. Dies war für Debbie ein Weckruf. Instead of dwelling in the secret place, she herself tried to be the secret place. Anstatt im verborgenen Ort zu wohnen, versuchte sie selber, der verborgene Ort zu sein. My mother worrying, my mother instinct is the protection for my son. Meine Mutter sorgen, mein Mutterinstinkt ist der Schutz für meinen Sohn. And the Lord said to her, you stood between me and your son. Und der Herr sagte, du hast dich zwischen mich und deinen Sohn gestellt. You know, that was an incredible important wake-up call. Dies war ein unglaublich wichtiger Weckruf. think how many times we do that. We make our own strength, our own effort, whatever we can do, the secret place. Überlege, wie oft wir dies tun. Wir machen unsere eigene Kraft, unsere eigene Anstrengung, was auch immer wir tun können, zu unserem verborgenen Ort. And then we wonder why the promises of the Bible are not fulfilled. Und dann verwundern wir uns, warum die Verheißungen der Bibel nicht erfüllt werden. Listen, the secret place is Jesus himself. He has to be everything for you. Hör zu, der verborgene Ort ist Jesus selber. Er muss für dich alles sein. It's not how much you can do. It's not even how much faith you can have. It's himself, the Lord. Es ist nicht, wie viel du tun kannst. Es geht nicht einmal darum, wie viel Glaube du hast. Er selbst ist es, der Herr. There is very few Christians who've come to the clear understanding and experience. Wenige Christen kamen zu diesem Verständnis und dieser Erfahrung. That not only what Jesus gives or has given is important to me. Dass nicht nur das für mich wichtig ist, was Jesus gibt oder gegeben hat. But what Jesus is. Sondern was Jesus ist. I'm hidden with Christ in God. So Christ is my hiding place. Ich bin mit Jesus in Gott verborgen. Also ist Jesus mein verborgener Ort. Christ is my safety. Christ is my protection. Christ is my health. Christ is my victory. Christ is my everything. Christus ist mein Schutz. Christus ist meine Sicherheit. Christus ist meine Gesundheit. Christus ist mein Sieg. Christus ist mein Alles. Once we can understand in our hearts without a shadow of a doubt. Wenn wir einmal ohne geringsten Zweifel in unserem Herzen verstehen können, that he, the person of Jesus, is the safest place in the world. Dass die Person Jesus der sicherste Ort auf der Welt ist, we can also experience all the promises of Psalms 91. Dann können wir auch alle Verheißungen im Psalm 91 erleben. You know, there are so many people today that talk about connecting to God, but they always ignore Jesus. So viele Menschen sprechen heute über die Verbindung mit Gott, jedoch ignorieren sie immer Jesus. And this is something that has been really, really bothering me. Und das ist etwas, was mich sehr plagt. Because as much as God loves you, the only way is Jesus Christ. There is no other choice. Denn so sehr Gott dich auch liebt, ist der einzige Weg Jesus Christus. Es gibt keine andere Wahl. Remember. Erinnere dich. The person of Jesus Christ is the only safe place in this world. Die Person Jesus Christus ist der einzige sichere Ort auf dieser Welt. It doesn't matter how much money you have, that's not your safe place. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du hast, denn das ist nicht dein sicherer Ort. It doesn't matter if you have the best doctor in the world, that's not your safe place. Es spielt keine Rolle, ob du den besten Arzt dieser Welt hast, denn dies ist nicht dein sicherer Ort. It doesn't matter if you have the most wonderful family in the world, that's not your safe place. Es spielt keine Rolle, ob du die schönste Familie auf der Welt hast, denn dies ist nicht dein sicherer Ort. You can be connected to the most incredible church that exists, that's not your secret place. Du kannst mit der wundervollsten Gemeinde verbunden sein, die es gibt, das ist jedoch nicht dein verborgener Ort. Jesus. Jesus. Only safe place. Jesus ist dein einzig sicherer Ort.